In diesen Tagen feiert der Autor, Regisseur und Hörspielmacher Alfred Behrens seinen 70. Geburtstag. Aus diesem Anlass bringen wir sein Hörspiel »Die Betelnuss im Kopf« aus dem Jahr 1984, bei dem der Autor auch selbst Regie führte. Hinter den weit geöffneten Fenstern Schafweiden, Moorwiesen, Kühe. Am Horizont eine niedrige Baumreihe, interpunktiert von Bauernhäusern. Flirrende Hitze. Vor dem Fenster der Schreibtisch, Bücher, Tonbandkassetten, maschinenschriftliche Exzerpte, ein Stapel weißes Papier. Im Kopf, in den Fingerspitzen die Angst vor der ersten Zeile. Hinter den weit geöffneten Fenstern Schafweiden, Moorwiesen, Kühe. Am Horizont eine niedrige Baumreihe, interpunktiert von Bauernhäusern. Flirrende Hitze. Vor dem Fenster der Schreibtisch, Bücher, Tonbandkassetten, maschinenschriftliche Exzerpte, ein Stapel weißes Papier. Im Kopf, in den Fingerspitzen die Angst vor der ersten Zeile. Keine Angst vor dem leeren Blatt, Angst vor den ersten Sätzen, die dem Text eine Richtung geben könnten, die später vielleicht nicht mehr zu korrigieren sein wird. Auf der Straße fährt der Bremerland-Tanklaster vorbei, hält vor dem Nachbarhof, saugt mit dem schwarzen Gummischnorchel die weiße Milch aus den am Straßenrand abgestellten Kühlbehältern. Die Betelnuss im Kopf. Ein Hörspiel von Alfred Behrens. Musik: Heiner Goebbels. Ich bin außer mir. Ich bin neben mir. Ich stehe um mich herum. Ich bin mein anderer, meine anderen. Ich sehe mir zu, wie ich von mir wie von einem anderen spreche. Ich sehe mir zu, wie ich von den Monika. Anderen wie von mir spreche. Der Handlungsrahmen dieser Geschichte ist schnell skizziert. Ein 39-jähriger Psychotherapeut mietet mit Familie Ferienhaus im Landkreis Osterholz-Scharmbeck. Trifft vor der Abreise mit Ehefrau verbindliche Absprache, jeden Tag, einschließlich der Samstage und Sonntage, von 10 bis 14 Uhr vom Urlaubsprogramm freigestellt zu werden, um Aufsatz für Fachzeitschrift schreiben zu können. Titel: Arbeit ist mein Leben. Aspekte der Arbeitssucht unter besonderer Berücksichtigung freier und künstlerischer Berufe. Fallbeispiel. Einen weniger glücklichen Ausgang nahm die Geschichte einer mir bekannten Patientin, die vom Beruf Schauspielerin war. Nach ihrer dritten Ehescheidung trat sie die Flucht in die Arbeit an. 5 Jahre lang drehte sie in hektischer Aktivität einen Film nach dem anderen. Zur Arbeitssucht gesellten sich Alkoholmissbrauch und Tablettenabusus. Das Syndrom kulminierte in einer kurzen, heftigen Erwin ist arbeitslos. Psychotischen Dekompensation. Nach ihrer Hospitalisierung äußerte die Patientin den Wunsch, querschnittgelähmt zu sein, um sich versorgen zu lassen und nie wieder handeln zu müssen. Trotz aller Bemühungen des therapeutischen Personals zog sie sich immer weiter in sich selbst zurück. Wenig später stürzte sie sich während einer Beurlaubung in suizidaler Absicht aus dem Fenster des Schlafzimmers ihrer Mutter. Sie überlebte, zog sich bei dem Sturz jedoch makabrerweise genau die Verletzung zu, die sie sich bereits zu Beginn ihrer Hospitalisierung gewünscht hatte. Ich spreche von mir. Von mir. Von mir. Schriftsteller, die arbeitssüchtige Fernsehredakteurin, die zu mir in die Therapie kommen. Ich selbst bin es, der in die Arbeitssucht geflohen ist, um das wirkliche Leben zu vermeiden. Ich bin es, der 10 Stunden am Tag therapiert, um die Leere auszufüllen. Ich bin der Psychoanalytiker, der in einer nach Norden gelegenen Praxis sitzt und mit dem beängstigenden Gefühl kämpft, draußen im Sonnenschein geht das Leben vorbei. Ich bin die Patientin, die mir nach 30 Analysestunden mit allen Anzeichen der Beschämung offenbart: Ich habe immer jemanden bei mir, einen Zwilling, den ich mir schon zurechtgeträumt habe, als ich 7 oder 8 Jahre alt war. Monika begleitet mich überall hin. Sie geht immer neben mir her, auch wenn ich verstandesmäßig weiß, dass es sie in Wirklichkeit gar nicht gibt. Monika, das ist alles, was ich sein möchte. Wie ich gern wäre. Alles Gute in mir. Alles, was ich selbst nicht besitze. Korea-Krepp. Ich sitze in der Ecke und lese ein Buch. Ich stülpe Kopfhörer über und schließe die Augen. Ich liege unter der Decke und träume einen Wachtraum. Ein übliches Rückzugsverhalten, eine kleine Flucht nach vorn. Wenn ich zurückgehe in meine Kindheit, dann kann ich ziemlich genau den Zeitabschnitt bestimmen, in dem ich mich von den anderen gelöst, in dem ich mich zurückgezogen habe auf mich selbst. Das muss irgendwann während des Koreakriegs gewesen sein. Ich trug Schuhe mit hohen Krebssohlen. Die anderen Kinder hänselten mich. Pappschuh, Pappschuh. Ich höre sie noch heute rufen, stundenlang, mit unerbittlicher Grausamkeit. Ich sehe, wie der kleine Junge mit dem roten Lumberjack, Spange im Haar und gelbe Krebssohlen unter den Füßen, bitterlich anfängt zu weinen. Er rennt nach oben, flüchtet sich in seine Bücher. Er hat gerade lesen gelernt, ein halbes Jahr vor seiner Einschulung. 10 Jahre später habe ich angefangen zu schreiben. Wenn Sie wollen, können Sie den Beginn meiner Individuation mit dem Pappschuh-Erlebnis datieren. Mir fällt gleich ein passendes Zitat dazu ein. Sie werden es kennen. Die Hölle, das sind die anderen. Dieser Aufsatz bemüht sich um das bessere psychoanalytische Verständnis einer Gruppe von Patienten, die als sogenannte Arbeitssüchtige in der psychiatrisch-psychotherapeutischen Praxis bisher meist nur unscharf diagnostisch erfasst wurden. Erste Ansätze zur Beschreibung des Syndroms Arbeitssucht finden sich bisher lediglich bei Menzel, Zeitschrift für psychosomatische Medizin und Psychoanalyse 1979, und Machlowitz, Workaholism, Yale University, 1976. Menzel betont, wie sehr das Verhalten der Arbeitssüchtigen nach seinen klinischen Erfahrungen dem der Alkoholiker gleicht. Diese Ähnlichkeit veranlasste ihn, von ihm entworfene Fragebögen für anonyme Alkoholiker auf die Arbeitssucht umzuarbeiten, indem er das Wort Alkohol einfach durch das Wort Arbeit ersetzte. Arbeiten Sie heimlich? Denken Sie häufig an Ihre Arbeit? Richten Sie Ihren gesamten Lebensstil auf die Arbeit ein? Haben Sie einen Interesseverlust an anderen Dingen als an der Arbeit entdeckt? Führen Sie Arbeiten aus, die eigentlich unter Ihrem Niveau sind? Wurde Ihnen das Arbeiten zum Zwang? The House of Seagram. Mein Tag beginnt um 4.15 Uhr morgens. Ich stehe auf und verlasse das Haus um 4.45 Uhr. Oder 5 Uhr. Ich bin um 5.30 Uhr im Büro. Spätestens um 5.35 Uhr. Ich trinke den ganzen Morgen Kaffee und esse um 12 Uhr zum Mittag. Wenn es sich um ein Geschäftsessen handelt, Versuche ich es auf eine Stunde oder anderthalb Stunden zu beschränken. Sonst esse ich ein Sandwich am Schreibtisch. Meistens leite ich zwei Konferenzen gleichzeitig. In meinem Büro schließt sich ein Konferenzzimmer an, sodass im Konferenzzimmer und in meinem Büro gleichzeitig eine Konferenz stattfinden kann. So brauche ich nur zwischen beiden hin und her zu pendeln. Normalerweise muss ich gegen 22 Uhr noch an einem Geschäftsessen teilnehmen, das etwa anderthalb Stunden dauert. Anschließend gehe ich nach Hause. Wenn ich kein Geschäftsessen am Abend habe, verlasse ich zwischen 22 und 23 Uhr das Büro. Ich schlafe nur 3,5 bis 4 Stunden. Mit weniger als 3 Stunden Schlaf komme ich nicht aus. Frank S. Berger, ehemaliger Präsident des amerikanischen Unternehmens The House of Seagram. Ein Stapel Kassetten auf meinem Tisch. Ein Stapel Menschen. Mitschnitte, ausgewählte Analysestunden. Unsichtbare Stimmen, unsichtbare Personen. Jede an das Kreuz ihrer eigenen Symptomatik genagelt. Ich bin der Müllmann. Alle kommen sie zu mir, ihren Dreck abzuladen. Kleinere Affektmengen sind leichter zu handhaben. Manchmal sitze ich in all dem neurotischen Elend und könnte laut schreien. Erinnern, wiederholen und durcharbeiten. Die Psychoanalyse ist ein einsamer Beruf. Erinnern, wiederholen und durcharbeiten. Wie analysiere, wie deute ich eigentlich meine eigene Arbeitssucht? Weshalb habe ich diese Geisterstimmen mitgenommen in dieses Haus mitten im Moor? Gegensprechanlage. Zitat Marilyn Machlowitz. Ich habe 100 Arbeitssüchtige interviewt. Wenn ein Interview nicht möglich oder unter geografischen Aspekten nicht durchführbar war, beschränkte ich mich auf Briefumfragen oder telefonische Interviews. Viele Leute schalteten das Gespräch um auf die Gegensprechanlage, um die Hände für andere Dinge frei zu haben, einmal sogar um zu essen. Ein Gründer mehrerer amerikanischer Lebensmittelherstellerfirmen beantwortete meinen Fragebogen während seines Urlaubs. Er schrieb mir: Ich diktiere das alles von Acapulco aus. Ich bleibe immer in der Nähe des Telefons. Ich gehe um den Swimmingpool herum und frage mich, was ich als nächstes tun könnte. Ich mache mir Notizen, rufe im Büro oder in New York und Chicago an. Ich kann einfach nicht abschalten. Ich habe Herz- und Kreislaufbeschwerden, so winzige Absenzen. Bin einmal in der Toilette umgekippt, das war vor einem Jahr. Es ist dann ein niedriger Blutdruck gemessen worden. Ein richtiger Preuße. Vaters Methode war erst Hiebe, dann gestreichelt. Er war nur zärtlich nach dem Schlagen. Leistung war für ihn alles. Etwas unsicher. Ich bin zu pflichtbewusst und arbeite zu viel, nach Ansicht meiner Frau. Ich lege zu viel Saft auf die Lehrveranstaltungen. Studenten und Familie leiden unter meinem Tempo. Aber ich bringe das nicht mehr so wie vor 5 Jahren. Ich sehe mich von Dingen gesteuert, die ich nicht im Griff habe. Science Fiction. Der Schriftsteller, Isaac Asimov, steht um 6 Uhr morgens, nach 4 oder 5 Stunden Schlaf auf, frühstückt und liest dabei die New York Times. Um 8 Uhr klappert er bereits auf seiner IBM. Asimov gibt zu, dass er Angst bekommt, wenn er länger als 3 Stunden von seiner Schreibmaschine getrennt ist. Die Froschfrau im Hafen von Moskau. Die Frage, wie geht es Ihnen? Die Frage, wie fühlen Sie sich? Solche Fragen sind für mich absolut sinnlos. Ich weiß überhaupt nicht, weshalb Sie mich immer wieder damit konfrontieren. Ich finde es schon schlimm genug, dass ich das im Sender jeden Tag über mich ergehen lassen muss. Keine Ahnung. Das ist Lichtjahre weit weg von mir. Dieses Gehen, dieses Fühlen. Ich habe keine Gefühle mehr. Deswegen bin ich ja zu Ihnen gekommen. Gefühle empfinde ich nur noch, wenn ich auf Sendung gehe. So ungefähr ab der ersten Studioprobe. Ansonsten fühle ich nur noch in meinen Träumen. Letzte Nacht habe ich geträumt, ich wäre zu den Froschfrauen abkommandiert worden. Ich sollte im Hafen von Moskau tauchen und mir alles merken, was ich unter Wasser zu sehen bekommen würde. Das Wasser war kalt und dunkel, aber ich war durch meinen Gummianzug geschützt. Es bestand die Gefahr, dass irgendwas explodieren würde. Ich musste mich beeilen, wieder rauszukommen. Seltsamerweise hatte ich die vage Vorstellung, bis 4 Uhr früh fertig sein zu müssen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich schon seit Jahren mit der fixen Idee rumlaufe, Menschen, die im Schlaf sterben, sterben auf den Glockenschlag 4 Uhr früh. Als ich aus dem Traum erwachte, war es 4:05. Mein Gaumen war total wund. Ich musste im Schlaf mit der Zunge unablässig daran gerieben haben. Ich hatte Magenschmerzen, ich fühlte mich angespannt, erschöpft und deprimiert. Sie meinen, ich habe Angst vor dem, was ich unter Wasser, unter der Oberfläche, in meinem Unbewussten finde? Und weil ich diese Angst habe, ziehe ich meinen Gummianzug an, um nichts zu fühlen, um in nichts hineingezogen zu werden? Könnte sein. Wissen Sie was? Manchmal bin ich in Versuchung wegzulaufen, zu dem Zustand zurück, in dem ich vor der Analyse war. Gelangweilt und leer. Ich bin es so müde, zu kämpfen, zu suchen. Selbst der totale Stromausfall 1977 in New York konnte die Arbeitssüchtigen nicht bewegen, zu Hause zu bleiben. Hunderte von Menschen gingen zur Arbeit, obwohl sie wussten, dass die Geschäfte und Büros geschlossen waren. Sie gingen unruhig vor ihren Büros auf und ab und baten um Einlass, selbst wenn sie 30 Stockwerke zu Fuß gehen mussten, um an ihren Arbeitsplatz zu gelangen. Andere arbeiteten auf der Straße. Einer der Vizepräsidenten von Booz Allen & Hamilton, einer führenden Managementberaterfirma in New York, saß auf den Stufen des Hauses Park Avenue 245 und arbeitete mit dem Taschenrechner. Seine einzige Sorge war, dass die Batterie des Taschenrechners neu aufgeladen werden müsste, bevor der Strom wieder da war. Ins sonnige Rioja-Tal. Ich bin es müde zu analysieren, zu konfrontieren, zu klären, zu deuten, durchzuarbeiten. Es fällt mir immer schwerer, die distanzierte, kühl-sachliche Therapeutenrolle zu spielen. Ich kann diese angenommene, anerzogene Haltung bald nicht mehr durchhalten. Wenn Sie so wollen, bin ich gefährdet, vor der höheren Arbeitslos. Plausibilität der Symptombildungen zu kapitulieren. Ja, das ist vielleicht das zentrale Moment meiner gegenwärtigen Problematik. Die Krankheit, die verschiedenen Symptomcluster erscheinen mir plausibler, gesünder als die sogenannte Gesundheit, die Symptomfreiheit. Vielleicht wird das, was ich meine, deutlicher, wenn ich auf den Begriff der Anpassung rekurriere. In der kranken Gesellschaft, in der wir leben, erscheint mir der neurotisch Kranke besser angepasst an diese Gesellschaft als jeder Gesunde. Ich schreibe Ihnen diesen Brief. Ich schreibe Ihnen diesen Brief, den ich nie abschicken werde, weil Sie während des Studiums, während der Ausbildung für mich so etwas wie ein professionelles Über-Ich waren. Sozusagen der Spitzenanalytiker des Instituts. Wenn ich etwas zu entscheiden hatte, habe ich mich oft gefragt, wie würde Z diese Sache sehen? Heute denke ich manchmal an sie und frage mich... wie hat der Mann diesen Beruf 30 Jahre durchgehalten? Ich mache jetzt schon seit längerer Zeit jeden Abend eine Stunde vor Mitternacht, eine halbe Stunde vor Mitternacht, eine Flasche auf und ziehe mich zurück ins sonnige Rioja-Tal. Das ist meine kleine Flucht, mein an allen Flanken abgesicherter Ausbruch in alkoholische Größenfantasien, in ein narzisstisches Universum, in dem ich Superman bin, the Champ, der Größte, der Spitzenanalytiker der ganzen Republik. Nachtschicht. David Halberstam hat Robert Woodward beschrieben, einen Journalisten aus der Reportergruppe der Washington Post, die die Watergate-Affäre aufgedeckt hat. Woodward ist ein zwanghaft handelnder Mensch. Das klassische Bild eines Arbeitssüchtigen. Übertrieben ehrgeizig, von seiner Arbeit und Karriere völlig besessen. Seine Arbeitsgewohnheiten sind schrecklich. Selbst vor Watergate reichten ihm die Arbeitsstunden bei der Washington Post nicht aus. Einmal kam er nachts noch in sein Büro. Weil er sich langweilte, hatte er noch einige Arbeiter interviewt, die die neue Untergrundbahn in Washington bauten. Sie waren die einzigen Interviewpartner, die um diese Zeit noch verfügbar waren. Nachtbuch 1. Cabernet Sauvignon. Du führst zum ersten Mal seit Jahren wieder ein Nachtbuch. Unleserliche Notizen. Ein, zwei Stunden nach Mitternacht unter Alkoholeinfluss auf die weißgekalkten Wände deines Arbeitszimmers geschrieben. Ich schreibe um mein Leben, steht da. Ich trinke, um mein Bewusstsein zu ertränken. Du trinkst, um einschlafen zu können. Um dich auf Null zu stellen. Um dich abzuschalten. Um das pausenlose Arbeiten deines Bewusstseins, um die nagende Stimme in deinem Kopf zu übertönen. Du trinkst nicht wegen der Rauschwirkung des Alkohols. Du benutzt den Alkohol nur als Schlafmittel. Um dich wenigstens für 5 kurze Nachtstunden ruhig zu stellen. Nur noch, wenn du schläfst, bist du wirklich frei von aller Arbeit. Ich würde gern spazieren gehen, Tennis spielen und Klavier üben, aber dazu habe ich keine Zeit. Jede Woche einen freien Tag nehmen. Überarbeitung. Die Steuerungsquelle erkennen, die da querschießt. Nachtbuch 2. Die große Sandbank. Du hast die Arbeit an diesem Text unterbrochen, um ans Meer zu fahren, auf die große Sandbank. Du hast in einem Zelt in den Dünen gelebt, Du hast 168 Stunden lang nicht eine Sekunde gearbeitet. 7 Tage lang hat ununterbrochen die Sonne geschienen. Du hast besinnungslos am Strand gelegen. Jeden Tag haben deine Finger diesen einen Satz in den Sand geschrieben: Ich will hier bleiben, bis die Herbststürme kommen. Als am Abend des 7. Tages zum ersten Mal wieder Wolken sichtbar wurden am Horizont, als am Morgen des 8. Tages ein Regenschauer fiel, bist du sofort abgereist. Du hast dein Zelt abgebaut und bist an deinen Schreibtisch zurückgefahren. Mich interessieren Theorien und Sachen, nicht Menschen. Das ist eigentlich schrecklich. Was mich fasziniert, ist der Aufbau. Wenn es fertig ist, suche ich mir was Neues. Am erschreckendsten ist für mich eigentlich die Einsicht, dass ich unfähig bin, freie Zeit zu haben. Wenn ich mir zum Beispiel endlich mal einen Abend für die Familie genommen habe, vertrödle ich die Zeit dann doch wieder mit anderen Dingen. Die Betelnuss im Kopf. Lassen Sie mich zu dem zurückkehren, was mich eigentlich veranlasst hat, psychotherapeutische Hilfe zu suchen. Lassen Sie mich zu meiner Zwanghaftigkeit zurückkehren. Ich möchte noch einmal versuchen, Ihnen das gesamte Symptombild zu zeichnen, in seiner ganzen Vollständigkeit. Jedes Mal, wenn ich mein Auto abstelle, muss ich 3-mal um den Wagen herumgehen, um sicherzustellen, dass auch wirklich alle 5 Türen fest verschlossen sind. Um zu kontrollieren, ob ich die Scheinwerfer ausgeschaltet und die Handbremse angezogen habe. Wenn ich das Haus verlasse, kehre ich regelmäßig noch einmal um, weil ich nachschauen muss, ob alle Lampen, ob die Knöpfe des Elektroherdes ausgeschaltet sind. Wenn meine Frau mit den Kindern verreist, suche ich jede Nacht kurz vor dem Schlafengehen die gesamte Wohnung nach versteckten Einbrechern ab. Wenn die Familie da ist, habe ich diese Macke nicht. Dann begnüge ich mich mit meinem standardisierten Zu-Bett-Geh-Kontrollritual, bei dem ich jede Station einzeln abzähle. Oberer Riegel des Dienstbotenausgangs verschlossen, 1. Unterer Riegel des Dienstbotenausgangs verschlossen, 2. Wasserhahn der Waschmaschine zugedreht, 3. Der 27-Stunden-Tag. Mr. Kravath und Mr. Swain, Partner einer bekannten Anwaltsfirma in Manhattan, sollen einmal gewettet haben, wer die meisten Arbeitsstunden pro Tag schafft. Der eine arbeitete rund um die Uhr und meldete siegessicher 24 Arbeitsstunden. Sein Konkurrent musste an diesem Tag jedoch nach Kalifornien fliegen, arbeitete während des Fluges und konnte aufgrund der Zeitverschiebung 27 Arbeitsstunden und den Sieg für sich verbuchen. Dabei höre ich jedes Mal das Geräusch, mit dem mein Vater die Haustürkette meiner Kindheit vorlegte. Flurlicht ausgeschaltet, 16. Badezimmerlicht aus, 17. Badezimmertür zu, 18. Mich hinlegen, kriegt dann die Nummer 19, die Augen zuklappen, die Nummer 20. Ich glaube, mit diesen ganzen Ticks, mit dieser Reglomanie, geht mir jeden Tag bald eine ganze Stunde Zeit verloren. Das Schlimmste ist trotzdem der Waschzwang. Ich wasche mir am Tag bestimmt 20 Mal die Hände. Wenn ich beim Schreiben in Schwierigkeiten komme, stehe ich auf und gehe erst ins Badezimmer. Das ist nicht weiter lästig, kompliziert wird's eigentlich erst, wenn's nach draußen geht. Jedes Mal, wenn ich das Haus verlasse, muss ich mir vorher die Hände waschen. Angekommen, wo ich ankommen wollte, muss ich mir als erstes die Hände waschen. Ich kann nicht ruhig im Kino sitzen oder an einem Restauranttisch, ich muss mir vorher die Hände waschen. Es ist mir unmöglich, in eine Arbeitsbesprechung, in eine Verhandlung hineinzugehen, wenn ich mir vorher nicht die Hände waschen konnte. Länger dauernde Besprechungen muss ich unter Vorwänden kurzzeitig verlassen, um mir erneut die Hände zu waschen. Manchmal treibt es mich die Wände hoch. Jetzt kommen Sie mir noch mit diesem Arbeitssucht-Fragebogen. Ich weiß nicht, ob ich süchtig bin. Ich weiß nur eins, ich bin sicherlich gefährdet. Was mich nachdenklich macht, seitdem Sie mir diesen Fragebogen gegeben haben, die Zwanghaftigkeit, mit der ich arbeite. Ich bin kein Arbeitssüchtiger, ich bin ein Zwangsarbeiter. Ich kann keinen Moment abschalten. Ich muss immerzu an meine Arbeit denken. Der Fortgang dessen, woran ich gerade schreibe, verfolgt mich Tag und Nacht. Ja, eigentlich arbeite ich immer. Unablässig kaue ich auf der kleinen Betelnuss in meinem Kopf herum. Schützenkönig. Dieser Beruf ist nur mit Zynismus zu ertragen. Wissen Sie, was ich mir in meinem Keller gebaut habe? Eine Flaschenschussanlage, mit deren Hilfe ich meine aggressiven Gegenübertragungen ausagiere. Neutralisiere. Ich hatte jahrelang das Problem, wohin mit den leeren Weinflaschen? Das ist auf diese Weise endlich gelöst. Die Flaschen werden an ein Förderband gehängt, das sie mit variabler Geschwindigkeit an meinem Schießstand in der Mitte des Raumes vorbeitransportiert. Bei jeder Flasche stelle ich mir einen anderen Patienten vor. Einen dieser Nullen, dieser Nulpen, dieser Flaschen, die jeden Tag in meine Praxis kommen. Wenn ich abdrücke, zerspringt das Opfer in 1000 Scherben, die auf dem Boden in eine große Sandkiste fallen. Zwischen Weihnachten und Neujahr veranstalte ich regelmäßig mit mehreren Kollegen ein kleines Schützenfest. Ich war schon zweimal Schützenkönig. Selbstmord. 1956 wurde Alfred Kinsey, der bekannte Sexualforscher, von seinem Arzt eindringlich davor gewarnt, weiterhin so hart zu arbeiten. Kinsey, der schon mehrere Herzinfarkte hinter sich hatte, könne noch 2 weitere Jahre leben, wenn er nur mehr 4 Stunden am Tag arbeiten würde. Kinsey erzählte einem Freund, wenn er nicht mehr arbeiten könne, wolle er auch nicht mehr leben. Er arbeitete weiter wie bisher und starb 2 Monate später. Nachtbuch 3: Die nagende Stimme. Als du in Berlin ankommst, scheint schon wieder die Sonne. Du hast noch nie zuvor, bei keiner früheren Rückkehr, eine derart intensive Gebrochenheit aller deiner Gefühle verspürt. Kaum in der Wohnung würdest du am liebsten sofort wieder zurückfahren auf die große Sandbank. Du empfindest einen nur schwer zu ertragenden Hass auf die Rückkehr in deine Stadtrituale. Gleichzeitig notierst du die Genugtuung, mit der du das Gefühl der Sicherheit auskostest, was diese Rituale dir vermitteln. Die Gleichzeitigkeit des Leidens und der Lust an der Reglomanie. Zögernd nimmst du Platz auf dem Sessel gegenüber deinem Schreibtisch. Du erschrickst vor den Objekten an deiner Pinnwand. Plakate deiner Filme, deiner Bücher, Fotos von den... Erwin kann mit dem Wort Arbeitssucht wenig anfangen. Dreharbeiten, Fotos, die dich am Schneidetisch zeigen. In diesem Augenblick verspürst du ganz intensiv einen Hass auf die Motorik, mit der dein Bewusstsein eine Idee, einen Text, einen Film nach dem anderen produziert. Mit dem Abstand der Woche, die du auf der großen Sandbank verbracht hast, siehst du plötzlich, was für eine eindimensionale Figur du bist. Interpunktiert wird dein pausenloses Produzieren nur durch die Aufnahme von Musik, die Aufnahme von Bildern in langsam verfallenden Abrisskinos, durch die gelegentliche Verfolgung einer Frau. Du weißt jetzt, wer du bist. Der Sucher, die nagende Stimme in deinem Kopf, für die es nur eine Therapie gibt. Besinnungslos in der Sonne liegen. Nur in der Sonne, nur im Sand, nur in der Bewusstlosigkeit kannst du dich wirklich noch frei machen von deiner Arbeit. Chronische Suchthaltung. Menzel unterscheidet drei Stadien der Arbeitssucht, wobei er das erste als psychovegetatives Stadium bezeichnet. Symptomatologie, Erschöpfungsgefühle, leichte depressive Verstimmungen, Konzentrationsstörungen, unbegründbare Ängste. Körperliche Störungen finden sich in Form von Herz-Kreislauf-Beschwerden, Kopf- oder Magenschmerzen. Dazu Menzel im Wortlaut. In der Regel wird dieses Stadium überspielt und durch vermehrten Arbeitseinsatz wettgemacht, wenn nicht, wie in unserem Beispiel, der Patient von der besorgten Ehefrau frühzeitig zur Behandlung gedrängt wird. Patienten in diesem Stadium äußern zu Beginn der Therapie meist, dass sie überarbeitet seien. Sie können jedoch nicht daran glauben, dass sie selbst diese Überarbeitungssituation geschaffen haben, ihr Arbeitsstil suchtartigen Charakter hat und sie sich seelisch und körperlich ruinieren wie ein Alkoholiker, sondern sind der Meinung, etwas Erholung mache sie wieder fit und sie könnten anschließend wie bisher weiterarbeiten. Sie halten wie alle Süchtigen ihre Kräfte für unerschöpflich. Das heißt, sie treiben süchtigen Raubbau an ihrem Organismus, was einer Selbstzerstörung gleichkommt. Nachtbuch 4. Arbeit ist der einzige Anker. Im kalten, klaren Licht des Morgens treten dir diese Aufzeichnungen sehr fremd entgegen. Die Gleichzeitigkeit von Liebe und Hass steht da an die Wand geschrieben. Je älter du wirst, desto stärker neigst du dazu, zu jedem Gedanken immer gleich das Gegenteil zu denken. Jedem Gefühl sofort die entgegengesetzte Empfindung gegenüberzustellen. Die Gleichzeitigkeit von Liebe und Hass. Daher die Flucht in immer neue Affären. Um wenigstens für einige ekstatische Augenblicke das ungebrochene Gefühl totaler Aufregung zu erleben. Arbeit ist der einzige Fixpunkt, der einzige Anker. Immer wieder das Gefühl, endlich aus dem Ehegefängnis raus zu müssen. Gleichzeitig die ungeheure Angst, eine erneute Trennung nicht zu überstehen. Manchmal würdest du am liebsten alles hinschmeißen und nur mit einer Reisetasche nach Rio de Janeiro fliegen. Zu der Frau, die du im Theater kennengelernt hast. Dann wieder die Angst, in Brasilien derart außerhalb aller Zusammenhänge zu sein. Was eigentlich genau das ist, was du dir ersehnst, dass du sofort nach Berlin zurückfliegst, um dann hier alle Zusammenhänge zu verlieren, weil für die Frau, mit der du seit 10 Jahren zusammenlebst, mit dieser Eskapade nun endgültig der Schlusspunkt erreicht ist. Arbeit ist der einzige Fixpunkt, der einzige Anker. Das Bio-Interview. Ich arbeite, weil ich nur noch, wenn ich arbeite, in der Lage bin, meinen Körper richtig zu spüren. Nach Feierabend zu Hause ist alles flach, leer. Es sei denn, ich bin unterwegs, um zu recherchieren. Deshalb recherchiere ich auch ständig neue Sendungen. Nur noch, wenn ich arbeite, habe ich das Gefühl, am Leben zu sein. Das macht mich manchmal völlig fertig. Habe ich Ihnen schon erzählt, dass ich mit meinem letzten Bio-Interview 42% Einschaltquote hatte? Ich glaube, wenn ich meine Sendereihe nicht hätte, könnte ich mir einen Strick nehmen. Zu der ersten Begegnung mit einem Kandidaten gehe ich jedes Mal wie ein junges Mädchen zu seinem ersten Rendezvous. Wissen Sie schon, dass sich inzwischen jede Woche mehr als 100 Zuschauer um ein Bio-Interview bewerben? Die Leute schicken mir lange Briefe mit handschriftlichen Lebensläufen, Fotos, Schulzeugnissen, allem drum und dran. Seitdem ich endlich die anderthalb Stunden... Erwin will endlich wieder Arbeit haben. ...gleich nach der Tagesschau habe, ist die Resonanz einfach fantastisch. Für jede Sendung treffe ich 8 bis 10 Verabredungen. Sichte ich 8 bis 10 Kandidaten, die aus der Gesamtheit der Bewerber ausgewählt wurden. Einladungen spreche ich in aller Regel erst nach langen, intensiven Telefongesprächen aus. 20, 30 Telefonate führe ich für jede Sendung. Die meisten dauern mindestens eine halbe Stunde, oft länger. In diesen Gesprächen muss ein Mensch mir Lust machen, ihn kennenzulernen. Dann lade ich ihn erst auf Senderkosten zum Essen ein. In diese Begegnung gehe ich mit einer regelrechten Hochstimmung hinein. Ich glaube, ganz tief, ganz insgeheim ist jedes Mal der Wunsch dabei, vielleicht doch noch den Mann fürs Leben zu finden. Irgendwo steckt diese Sehnsucht immer noch in mir drin, trotz 14 Jahren Ehe, Trennung, Scheidung, Alleinleben, ohne Mann, ohne mein Kind. Ich glaube, ich bin wirklich ein Zwangsarbeiter. Irgendetwas ist da in diesem Akt des Schreibens, in dem ich eine ungeheure Befriedigung finde. Ich vermute, es hat vielleicht mit der täglich wiederholbaren Erfahrung des sich Zurückziehens, des sich Lösens von den anderen zu tun. Als würde ich in der aktiven Erinnerung an die Pappschullösung meiner Kindheit so etwas wie Glück finden. Es ist auch der Hass auf die anderen, der mich in die selbstgewählte Isolation am Schreibtisch treibt. Ich bin ein Mensch, der seine besten Freunde vielleicht immer unter den Dingen gefunden hat. Seit ich bei Ihnen in Behandlung bin, habe ich übrigens angefangen, psychiatrische, psychoanalytische Literatur zu lesen. Auf der Suche nach Fallbeispielen, klinischen Biografien, mit denen ich mich identifizieren, die ich introjizieren kann. Erst dann, wenn sie Monika. Teil meines Selbst geworden sind, kann ich über diese Menschen schreiben, kann ich sie wieder aus mir herausstellen. Ich habe eine Reihe von Skizzen und Entwürfen geschrieben, nichts Fertiges bisher. Seit Sie mir diesen Fragebogen gegeben haben, träume ich davon, die Geschichte eines Therapeuten zu schreiben, der selbst arbeitssüchtig ist. Lassen Sie die Spielereien, die literarischen Konstruktionen. Sie haben es doch selbst schon erkannt, es sogar schon eingestanden. Sie sind Schriftsteller geworden, weil Sie nur am Schreibtisch so Pappschuh, hemmungslos, so ungehindert über sich selbst reden können, wie Ihr Narzissmus es Ihnen diktiert. Das ist es doch auch, was Sie in die Therapie getrieben hat. Die Möglichkeit, sich hier bei mir endlos über sich selbst auszulassen. Dabei gibt es mich überhaupt nicht. Dabei gibt es Sie überhaupt nicht. Sie sind nur eine Fiktion. Ich bin nur eine Fiktion in Ihrem Text, in den Sie sich von niemand reinreden lassen. Am Schreibtisch haben Sie alles unter Kontrolle. Da gibt es keine Widerrede. Da muss jede Figur die Sätze abspulen, die Sie ihr in den Mund legen. Ich kann mich nicht wehren, wenn Sie mich zwingen, auch noch das folgende Fallbeispiel zu zitieren. Der Magnet. Es handelt sich um einen Patienten, der von Beruf Schriftsteller ist und eine außerordentlich lärmende Symptomatologie aufweist. Ich habe mir angewöhnt, diesen Mann mit dem Namen der Magnet zu bezeichnen. Einfach deshalb, weil er über eine Art psychopathologischen Magnetismus zu verfügen scheint, mit dem er alle Krankheiten, von denen er liest, von denen er hört, die er um sich herum beobachtet, an sich zieht, sich einverleibt. Ich muss leben, was ich schreibe, lautet sein Kommentar dazu. Dieser Mann agiert aus, was er liest. Er agiert ebenso in seinem Schreiben. Im Rahmen einer dreimonatigen Beobachtung und einer sich anschließenden psychotherapeutischen Behandlung von bisher 150 Stunden habe ich bei ihm im raschen Wechsel gleichzeitig oder nacheinander folgende Symptome feststellen können. Zwangsvorstellungen, wahnhafte Ideen, optische Halluzinationen, massive frei flottierende Angst, Déjà-vu-Erlebnisse, Höhenangst, hypochondrische Ideen, Mordimpulse gegenüber der Ehefrau, Denkhemmungen, Entfremdungsgefühle, Straßenphobie aus Angst vor Glatteis im Sommer. Gegenwärtig leidet der Patient unter Arbeitssucht, verbunden mit Waschzwang und Zwangsritualen. Der Magnet sitzt am Schreibtisch und hört Kassetten ab. Ausgewählte Stunden seiner eigenen Analyse. Die Frau und die Kinder des Magneten helfen dem Bauern und der Bäuerin von nebenan beim Heumachen. Der Bauer steht jeden Morgen um 5 Uhr auf. Nachdem er die Kühe gemolken hat, fährt er nach Bremen, wo er als Sachbearbeiter einer Versicherungsgesellschaft 8 Stunden am Schreibtisch sitzt. Wenn er abends nach Hause kommt, sind als erstes die Schweine zu versorgen. Danach sind wieder die Kühe zu melken. Der Bauer und die Bäuerin von nebenan haben das Wort Arbeitssucht noch nie gehört. Der Bauer hat Angst vor den Regenwolken am Horizont. Der Magnet hat Angst vor der ersten Zeile. Der Magnet hat Angst vor der ersten Zeile. Die Betelnuss im Kopf. Ein Hörspiel von Alfred Behrens. Musik Heiner Goebbels. Es sprachen Peter Fitz, Gisela Fritsch, Ulrich Gerhardt, Isabella Herskowitz, Jaak Kasunke, Jutta Lampe, Regine Mahler, Friedhelm Tock, Otto Sander, Ludwig Schulz, Hannes Schwinger. Bassklarinette Alfred Hart. Keyboards, chinesische Geige, Perkussion und Geräuschmontagen Heiner Goebbels. Ton Susanne Brunder, Günter Genz, Gerda Schneider, Rainer Schulz. Assistenz Holger Rink. Regie Alfred Behrens. Sie hörten eine Gemeinschaftsproduktion des Hessischen Rundfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk und dem Süddeutschen Rundfunk.